Siegen schreitet Jesus über Land und Meer und ihn dient im Heiligen Krieg ein treues Herr. Hier und dort, wo Gottes Kraft ein neues schuf, schallt ihn aus der wackern Streit der heilger Ruf. Brüder, Schwestern, kommt von nah und fern, einen nach dem anderen bringt zum Herrn. Brüder, Schwestern, kommt von nah und fern, einen nach dem anderen führet Herr zum Herrn. Gottes Kinder, Priester, Seelen, kommt zuhauf, heilge Hände hebet stets zum Himmel auf. Betet, würget, zeuget, ladet fleißig ein, führt die Blinden, tragt die Lahmen schnell hinein. Brüder, Schwestern, kommt von nah und fern, einen nach dem anderen bringt zum Herrn. Brüder, Schwestern, kommt von nah und fern, einen nach dem anderen führet's Herr zum Herrn. Will die Kraft erlahmen, schwindet euch der Mut, lasst euch füllen mit des Geistes Kraft und Glut. Blicket auf zu Jesu heil'gem Kreuzbanier, er der Heilge gibt uns seine offene Tür. Brüder, Schwestern, kommt von nah und fern, einen nach dem anderen bringt zum Herrn. Brüder, Schwestern, kommt von nah und fern, einen nach dem anderen führet's Herr zum Herrn. Oh, wie sollt uns alle dieses Glück erfreuen, Blut erkauften Seelen Weg und Retter sein. Oh, wie herrlich, wenn erfüllt der Gäste Zahl, dann hebt an des Königs großes Abendmahl. Brüder, Schwestern, kommt von nah und fern, einen nach dem anderen bringt zum Herrn. Brüder, Schwestern, kommt von nah und fern, einen nach dem anderen führet Herr zum Herrn.